Schuld vergessen und auch nicht verziehen. Blut, Schweiß und Tränen für unser Vaterland zu geben. Blut, Schweiß und Tränen haben wir uns geschworen. Blut, Schweiß und Tränen für unser Volk treu zu stehen. Blut, Schweiß und Tränen vergessen wir den Neugeborenen. Der Schweiß der Arbeiter hält unser Vaterland. Er sichert unser Volk Freiheit und Wohlstand. Der Schweiß der Arbeiter befreite uns aus der Not. Das alles lag in Schutt und Trümmern, eh uns aus der Asche hoch. Schweiß und Tränen für unser Vaterland zu geben. Blut, Schweiß und Tränen haben wir uns geschworen. Blut, Schweiß und Tränen für unser Volk treu einzustehen. Blut, Schweiß und Tränen vergessen wir den Neugeborenen. Die Tränen, die euch Schmerz und Trauer bieten. Soldaten, die an der Front ihr Leben ließen. Die Tränen aus Stolz und Freude geweint. Als unser deutsches Vaterland war wieder vereint. Blut, Schweiß und Tränen für unser Vaterland zu geben. Blut, Schweiß und Tränen haben wir uns geschworen. Blut, Schweiß und Tränen für unser Volk treu einzustehen. Blut, Schweiß und Tränen vergessen wir den Neugeborenen. Vergessen wir den Neugeborenen.